Lektion 6, Übung 2. Ja, und wo ist dein Einkaufszettel? Brauche ich nicht. Was? Du gehst einkaufen und hast keinen Einkaufszettel? Tamara, ich brauche nicht viel. Die Frage ist, was und wie viel brauchst du? Und nicht, was und wie viel brauchst du nicht? Kaufen ist die Differenz aus brauchen minus haben. Die Differenz? Ja, brauchen minus haben ist kaufen. Du kaufst für wie viele Tage? 3. Was brauchst du für 3 Tage? 2 Brote, 100 Gramm Butter, 10 Flaschen Bier. 10? Ja, Tamara, übermorgen kommen Tom, Boris und Abi. Ah, und 2 Flaschen Apfelsaft für Lena. Lena kommt auch. Karen kommt nicht? Doch, aber sie trinkt Mineralwasser. Also, eine Flasche Mineralwasser. Nein, 3. Und 4 Joghurt, 1 Liter Milch, 1 Kilo Apfelsinen und... Eier? Nein, keine Eier, aber Wurst. 200 Gramm Wurst und 2 Salate. 2 Kilo Kartoffeln. Aber ich habe noch 3 Kilo Kartoffeln. Oskar, du brauchst 2 Kilo Kartoffeln. Also schreibe ich 2 Kilo Kartoffeln. Einverstanden. Und morgen Abend esse ich Nudeln. Und übermorgen Reis. Okay. 1 Beutel Spaghetti und 500 Gramm Reis. So. Jetzt kommt die Frage Nummer 2. Was hast du noch? Was ist noch da? Ungefähr 200 Gramm Butter, 2 Becher Joghurt, 2 Äpfel, aber die essen wir gleich. 1 Salat, ach, da sind ja noch 2 Beutel Nudeln, aber die Milch ist alle. Dann habe ich noch 5 Flaschen Bier und 1 Flasche Apfelsaft. Okay, Oskar, du hast noch 1 Brot, aber kein Mineralwasser mehr, keine Milch, keine Wurst, kein Obst, nur die 2 Äpfel. Reis fehlt auch, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe fast keinen Reis mehr. Da ist noch ein bisschen, aber das ist nicht genug. Ach so, noch eine Tube Zahnpasta. Da ist aber noch eine. Ja, aber ich habe lieber 2 im Haus. Na wunderbar. Dann schreiben wir jetzt den Einkaufszettel. Siehst du, so einfach ist das. Brauchen minus haben ist kaufen.